11. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Awai. Das Eisschießen von Peter Rosecker. Das Schlittschuhlaufen kennt der Oberländer nicht. Er weiß eine schöne Eisfläche zu ganz was anderem zu benützen. Er hält auf derselben eine Taubenjagd. Aber er braucht kein Pulver und Blei. Sein Schuss wird angeschlagen in der Brust und geht aus freier Hand, und seine Taube bleibt am Platze, wenn sie nicht getroffen wird, und wird sie getroffen, so eilt sie davon. Das Ding heißt Eisschießen und ist so, wie ich es euch nun erzählen will. Das erste Erfordernis zum Eisschießen ist nächst der Eisbahn von 8 bis 12 Klaftern Länge, für den Schützen der Eisstock und sind für die ganze Gesellschaft die sogenannten Tauben. Der Eisstock ist aus hartem Holze, meist aus Eisenblöcken gedreht und gleicht einem riesigen Bettschaft. Die glatte Grundfläche desselben misst im Durchschnitt einen Fuß, und da der Rand, wenn man das Absplittern verhüten will, mit einem Eisenreif beschlagen ist, so wiegt der Eisstock 10 bis 12, ja bei starken Eisschützen zuweilen 20 Pfund. Die Tauben, wohl so genannt, weil sie ein Paar sind und ein Schießziel bilden, sind 2 viereckige Holzpflöckchen oder Holzkegel von 1/2 bis 2 Schuh hoch. Die eine Taube bezeichnet den Anfang der Bahn, den Standplatz, über den hinaus man nicht beginnen darf. Die andere ist das Ziel, nach dem geschossen werden muss. Die Spieler müssen nun in 2 Mannschaften oder Helferschaften geteilt werden und beginnen zu diesem Zwecke das Zusammenschießen. Der Eisstock wird an der Habe mit der rechten gefasst und es kommt nun auf den Schuss, auf den geschickten und kraftvollen Wurf oder Vorschub an, dass der Eisstock auf die Bahnfläche hinausgleite ohne Wanken und Springen und der Taube zunächst anlange. Derjenige, der das Ziel am nächsten erreicht, ist der Engmoor oder das Haupt des ersten Teiles. Der zweitnächste ist der Weitmoor oder das Haupt des zweiten. Die anderen werden nach der Reihenfolge der Stöcke in die Engen und Weiten geteilt, heißen Helfer, auch Knechte, und haben nach der bestimmten Folge zu schießen. Den ersten Schuss im eigentlichen Spiele hat, um Gleichheit und Gerechtigkeit zu erzielen, der Weitmoor. Diesem folgt der Engmoor und nach dem kommt der erste Helfer des Weiten und sofort abwechselnd einer der beiden Teile. Die Stöcke bleiben unberührt am Orte stehen, wo sie angelangt sind, und es hängt von der Geschicklichkeit ab, den Stock eines Gegners wegzuschießen und sich dadurch einen besseren Platz zu erringen, oder gar die Taube zu treffen und vorwärts zu schleudern, wodurch natürlich die anderen alle noch entfernter vom Ziele sind. Das ist aber nicht so leicht. Jeder schießt nur einmal, und sobald er geschossen hat, geht er zum Ziele hinaus. Der Eng und der Weitmoor haben jeder noch einen Schuss, den sie zu beliebiger Zeit anbringen können, wenn ihnen eine Stellung günstig scheint. Sie schießen aber meist zuletzt, um für ihre Mannschaft zu entscheiden. Eigentlich soll das Spiel gewonnen sein, wenn die gesamten Engen oder Weiten voraus sind. Da dies aber nur bei einer kleineren Zahl von Spielenden leicht möglich ist, so wird bei größerer Zahl bestimmt, wie viel eine Mannschaft haben muss. Geld oder Zeichen ist gleichgültig und hängt von dem Belieben der Spielenden ab. Erreicht eine Mannschaft die bestimmte Zahl beim ersten Schießen, so hat sie gewonnen, und es beginnt das Spiel von Neuem mit abermaligem Zusammenschießen oder Hervortun eines Eng- und Weitmoors. Ist die nötige Zahl keinerseits erreicht worden, so wird, da die Spielenden sämtlich beim früheren Endpunkte stehen, die Bahn umgekehrt und das Spiel wird fortgesetzt, indem der Schuss nun nach der anderen Taube geht. Und so wird fortgefahren, bis ein Spiel zu Ende ist. Bei einer großen Anzahl Schützen kann auch durch eine kleinere Zahl von Eisstöcken Genüge geleistet werden, indem der Platz, auf dem ein Stock angelangt ist, bezeichnet wird, der Stock aber nach der Wegnahme anderen Schützen dient. So ist dieses Spiel, und so geht es an den Sonntagen fort auf der Eisfläche bis in den späten Abend hinein. Und folgt diese meine mondhelle Nacht, so wird auf das Aufhören vergessen. Ja, es geschieht zuweilen, dass die Eisschützen von der Morgenröte überrascht werden. Da ist es dem Großlechner einmal passiert, dass er, nach einem ganznächtigen Spiele, plötzlich die Morgenröte erblickend, ausrief, »Du liebe Zeit, ist denn heute die Sonne schon over?« Ende von »Das Eisschießen«.